Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland vom 12. Mai 2013. Piraten konkretisieren die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns. Die Piratenpartei Deutschland legte am Samstagabend auf ihrem Bundesparteitag in Neumarkt eine konkrete Vorgabe für die Höhe des gesetzlichen Bruttomindestlohns fest. Es handelt sich um einen variablen Wert, der an den Vorjahresdurchschnittsarbeitslohn in Deutschland gekoppelt ist. Aktuell liege er bei 9,02 € für unbefristete und 9,77 € für befristete Arbeitsverhältnisse. Weiterhin fordern die Piratenpartei Deutschland bezahlbaren Wohnraum für alle. Der Gentrifizierung ist durch integrierte, partizipative und transparente Planung sowie stärkere Berücksichtigung sozialer Aspekte entgegenzuwirken, beispielsweise durch die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Zur Würde des Menschen gehört auch würdevolles Wohnen. Wohnraum muss daher für alle bezahlbar sein, heißt es in der Präambel des modular beschlossenen Antrags WP 155 Bauen und Wohnen. Pressemitteilung gesprochen fürs Krähennest von Andrea Akawako. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.